Okay, fangen wir an. Die andere, die noch nachtröpfeln, kann nachtröpfeln. Ich fange jetzt einfach trotzdem an. Ist auch nicht so schlimm. Es geht langsam los. Die harten Teile kommen erst morgen und übermorgen. Mein Name ist Stefan Mehrwertz. Ich bin Ingenieur und Informatiker. Das ist vielleicht erstmal überraschend, aber ich beschäftige mich schon seit 25 Jahren ungefähr mit der kritischen Psychologie. Die hat mir sowohl in der Informatik geholfen, wie auch generell, sage ich jetzt mal, in meinem Leben quasi für mich sehr wichtig, ist für mich sehr wichtig. Ich mache relativ regelmäßig in den letzten 5-6 Jahren Einführungsseminare, entweder in die Grundlegung der Psychologie oder in diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal eine Einführung in das Lernbuch von Klaus Holzkamp. Diese Einführungen finden immer statt an einem wunderschönen Ort in Hittinghausen. Dort organisieren wir diese Seminare immer völlig selbst. Und der Uli Frank, dem das Haus gehört, der freut sich immer, wenn er so 20 Leute zu Gast hat, die dann meistens Pfingsten an so einem langen Wochenende sich so eine Inhalte aneignen. Also habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich das ja auch auf der Ferienuni anbieten, für die Leute, die Lust haben, ein dickes Buch kennenzulernen, nämlich dieses, was hier abgebildet ist. Ich habe also auch über diesen Einführungskurs ein Buch geschrieben, das ist das hier. Ich werde mich auch an diesem Buch orientieren. Ihr könnt dieses Buch auf der Ferienuni für 10 Euro bekommen oder ihr könnt es euch auch herunterladen und auf euren elektronischen Lesegeräten angucken oder wie auch immer. Ich glaube, ausdrucken lohnt sich nicht. Es sind auf jeden Fall auch farbige Abbildungen drin. Ich werde diesen Einführungskurs in 4 Teilen machen. Was ihr nicht denken dürft, ist, danach weiß ich, was in der Grundlegung der Psychologie drinsteht. Sondern dieses Buch ist unglaublich reichhaltig und ich kann jetzt nur versuchen, die groben Linien zu zeichnen, einen Überblick zu geben, die wesentlichen Begriffe, zentralen analytischen Begriffe, die Holzkamp Kategorien nennt, darzustellen. Und wenn ihr so einen groben Überblick bekommt, wie Holzkamp das macht, diese Begriffsentwicklung, dann könnt ihr, glaube ich, leichter auch dieses dicke Buch dann lesen. Das ist nämlich nicht einfach. Es bietet sich auch an, das in Gruppen zu lesen. Ist auf jeden Fall kein Buch, was man mal eben so als gute Nachtlektüre so jeden Abend so 10 Seiten sich reinzieht. Das funktioniert nicht so gut. So, die Grundlegung der Psychologie ist eines oder das zentrale Werk von Klaus Holzkamp. Das ist 1983 entstanden und geht auf wichtige Vorläuferarbeiten zurück, nämlich von Holzkamp selber, die sinnliche Erkenntnis, von Ute Osterkamp, habt ihr vielleicht auch gestern schon gehört, die 2 Bände zur Motivationsforschung, dann von Volker Schürich, Naturgeschichte des Psychischen und Rainer Seidel. Holzkamp dachte am Anfang, na gut, dann fasse ich das mal zusammen, was wir bisher erarbeitet haben, hat dann aber festgestellt, zusammenfassen ist nicht, sondern er musste dann das ganze Material, was die kritische Psychologie, die ja im Zuge der 68er Studentenbewegung entstanden ist, er musste das ganze Material nochmal durcharbeiten und auf eine neue integrierende Stufe stellen. Also er hat dieses Projekt ungefähr 77 begonnen und der Anspruch, den die kritische Psychologie damals durch Holzkamp formuliert hat, war ein paradigmatischer. Also paradigmatischer Anspruch heißt, ist nach Thomas Kuhn formuliert, Paradigma ist also eine neue grundsätzliche Lehrmeinung, die sich etabliert. Und Thomas Kuhn hat damals das an anderen Beispielen untersucht und hat dann auch, oder viele nach ihm haben dann festgestellt, naja, so eine Lehrmeinung setzt sich in der Regel, so eine neue Lehrmeinung setzt sich in der Regel dann durch, wenn die alte Lehrmeinung vertreten, wenn die aussterben sozusagen und dann das neue Paradigma, die neue grundsätzliche Stoßrichtung sich durchsetzt. Die kritische Psychologie ist jetzt aber angetreten zu sagen, hat sozusagen gesagt, so lange Zeit haben wir nicht, wir wollen ein neues Paradigma, also eine neue wissenschaftliche Grundlage für die Psychologie durch Argumentation durchsetzen. Also das bessere Argument möge gelten und wir möchten jetzt argumentieren, warum die bisherige traditionelle Psychologie auf einer sehr dürftigen, vorparadigmatischen Grundlage operiert. Also ein sehr hoher Anspruch, verkürzt formuliert, Wir formulieren jetzt hier zum ersten Mal in der Geschichte die wissenschaftlichen Grundlagen der Psychologie. Ganz schön frech. Die Struktur dieses dicken Buches, nur damit ihr jetzt ungefähr mitbekommt, wie ich jetzt auch grob vorgehen werde. Es gibt in dem Buch drei Stränge. Es gibt eine methodische Ausführung. Also, wie mache ich das jetzt? Warum gehe ich so und so vor? Dann gibt es einen Strang, wo er auf die Phylogenese eingeht, also auf die Evolution, auf die evolutionäre Herausbildung des Psychischen und dann auf die gesellschaftlich-historische Entwicklung. Und wenn jemand grob guckt, ist das immer so ein Zickzack-Spiel. Also er fängt methodisch an, dann geht er in die Phylogenese, dann macht er wieder die methodische Schlüsse daraus und so geht das immer hin und her. Bis er hier, das ist ein wichtiger Punkt, zum Wechsel der Analyseebene kommt. Was das bedeutet, erkläre ich dann noch. Weil ab hier dann, ab einem bestimmten Punkt, sich in der historischen Entwicklung dann die, wichtiger Begriff, gesellschaftliche Natur des Menschen herausgebildet hat. Und hier geht dann das Zickzack sozusagen auf der Seite weiter, bis er die Grundlagen des Psychischen, die psychischen Funktionen schließlich unter den Bedingungen des Kapitalismus analysieren kann. Das ist ja letztlich sein Ziel, das gegenwärtig vorfindlich, also das, was wir sehen können, des Psychischen, der psychischen Funktion, Emotionalität, Kognition und so weiter, das auf den Begriff bringen zu können. Warum geht er da so ran? Weil er sagt, in meinen Worten jetzt formuliert, man versteht, wie etwas ist, wenn man versteht, wie es geworden ist. Wenn ich also den Werdensprozess rekonstruiere, dann kann ich verstehen, wie die heutigen Erscheinungen in ihrer ganzen Komplexität und Vielfältigkeit, warum die so sind, wie sie sind, und ich kann sie dann analytisch zugänglich machen. Ich gewinne Begriffe, mit denen ich dann mir die Vielfalt der Welt, der psychischen Erscheinungen aufschließen kann. Also es geht darum, Begriffe zu gewinnen, Kategorien nennt er die, analytische Begriffe, mit denen ich dann analysieren kann. Phänomene, Vorgänge, Situationen, problematische Situationen, meine eigene Situation analysieren kann. Also so eine Kategorien kann man sich vorstellen wie eine Brille. Wenn ich bestimmte Dinge erkennen will, brauche ich eine bestimmte Brille, die mir den Zugang zu dem zu Erkennenden ermöglicht. Und diesen Charakter haben die Begriffe. Wir benutzen im Prinzip immer einen bestimmten kategorialen Zugang, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Also auch Alltagsbegriffe kann man Kategorien nennen. Das sind dann unreflektierte, alltägliche Begriffe, die wir benutzen, mit denen wir dann auch etwas erkennen, aber auch andere Dinge ausblenden. Und das Ziel ist jetzt aber, solche Begriffe zu haben, mit denen wir auf wissenschaftlicher Grundlage dann die wesentlichen Sachen erkennen können und die wesentlichen Widersprüche sichtbar machen können, um die Problematiken, um die es dann letztlich geht, aufschließen zu können. Also es gibt sozusagen verdeckende Begriffe, verschleiernde Begriffe und es gibt auch analytisch aufschließende Begriffe. Und der Anspruch der kritischen Psychologie ist, analytisch aufschließende Begriffe zu gewinnen. So, und das macht er in diesem historischen Durchgang. Also die erste Etappe, die Phylogenese, die Herausbildung des Psychischen bis zum Menschen. Zweite große Etappe dann, wie entwickelt sich dann das Psychische unter gesellschaftlichen Bedingungen bis hin zum Kapitalismus. Diese beiden großen Abteilungen gibt es und zwischendrin macht er dann immer methodische Verallgemeinerungen. Das ist also auch für Leute, die sich für methodisches Herangehen interessieren, eine sehr interessante Vorgehensweise, weil generell in der kritischen Psychologie es den Anspruch gibt, dass Inhalt und Methode aufeinander bezogen sind. Es gibt also nicht eine Methode als solche, mit der ich dann an irgendeinen Inhalt, hier meinetwegen die evolutionäre Entwicklung, herangehe, sondern die Methode muss aus dem Inhalt kommen und der Inhalt muss mit dieser Methode entwickelt werden. Und dieses zweiseitige Verhältnis, von dem man denken könnte, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, wird dialektisches Verhältnis oder dialektisches Herangehen genannt. Das heißt, die Sache, sowohl wie ich daran gehe und was ich dann herausfinde, muss aufeinander bezogen sein und in seiner Bezogenheit aufeinander entfaltet werden. Das ist also auch ein hoher Anspruch. Es ist viel einfacher zu sagen, ich habe Methode X, ich habe den Gegenstand und ich lasse die Methode auf den Gegenstand los, dann kommt irgendwas raus. Aber wie wir nachher dann vielleicht noch auch im Laufe der Ferienuni immer wieder sehen werden, ist eine wesentliche Kritik der kritischen Psychologie, dass genau diese Trennung von Methode und Gegenstand nicht angemessen ist. Dem Gegenstand nicht angemessen ist. So, und das verwirklicht er eben auch in seinem Buch. In diesem Buch gibt es vier theoretische Bezugsebenen, so nennt Klaus Holzkamp das. Weil er sagt, wenn jetzt die Methode mit dem Inhalt so eng verbunden ist, dann muss natürlich auch sich die Methode befragen lassen, wo kommt sie denn her und was hat sie wiederum für erkenntnistheoretische oder philosophische Grundlagen? Was hat sie für gesellschaftstheoretische Grundlagen, um dann die Kategorialanalyse, also das Entwickeln dieser Begriffe, zu machen? Das muss man offenlegen, weil Wissenschaft ist nur dann eine Wissenschaft, wenn sie, wenn man so will, in ihrer ganzen Vorgehensweise auch transparent und damit kritisierbar ist. Also Kritisierbarkeit ist ein wesentliches Kriterium, um sich auch in einem wissenschaftlichen Diskurs der Wahrheit annähern zu können. Jetzt habe ich schon einen kritischen Begriff in die Runde geschmissen, der Wahrheit annähern. Die kritische Psychologie, nach Holzkamp, hat einen Wahrheitsanspruch. Jetzt ist aber wichtig zu unterscheiden. Holzkamp sagt nicht, wir haben die Wahrheit gefunden, sondern er sagt, es ist möglich, die Wahrheit zu erkennen. Und wir schlagen jetzt einen Prozess vor, wo eben diese Kritik ein Teil davon ist, wie wir in einem kollektiven Verfahren uns dieser Wahrheit annähern. Wobei wir eben nie ein absolutes Kriterium dafür haben können, habe ich sie jetzt. Sondern ich muss immer wieder dann auch in der Praxis gucken, funktioniert es. Oder übersehe ich da was, mache ich da was falsch, klappt es eben nicht. Aber es gibt eben den Anspruch, wir können uns dieser Wahrheit annähern, es damit verbunden ist also eine Zurückweisung von Beliebigkeit. So, die Kategorialanalyse steht im Zentrum, das ist das, was ich jetzt auch vorstellen werde. Und auf Grundlage der Kategorialanalyse werden dann Einzeltheorien formuliert. Moritz Markert hatte das in seinem Einleitungsbeitrag schon erwähnt. Es ist nicht so, dass es die Einzeltheorie der kritischen Psychologie gibt, sondern auf Grundlage dieser Kategorialanalyse sind durchaus auch widerstreitende, unterschiedliche Einzeltheorien formulierbar. Aber sie haben dann ein ausgewiesenes, begriffliches, gemeinsames Fundament. Das ist übrigens auch wieder bei jeder Herangehensweise so. Also auch traditionelle Psychologie, die also eine Einzeltheorie formuliert, ohne sich Rechenschaft über die Kategorien abzulegen, die hat aber ein kategoriales Fundament. Nur ist das eben nicht explizit gemacht oder selten explizit gemacht. Und hier setzt dann die Kritik ein. Es ist aber zentral, diese Kategorialanalyse eben explizit offen zu legen. Jetzt noch ein methodisches, wichtiges Herangehen. Ich weiche also jetzt von einem Durchgang ein bisschen ab von der Reihenfolge in dem Buch von Holzkamp, aber ich finde das so besser, wenn man erstmal die methodischen Bemerkungen macht, auch wenn das, ich hoffe, jetzt nicht zu sehr überfordernd ist. Der methodische Fünfschritt spielt eine zentrale Rolle in dem Buch. Warum? Und was ist das? Holzkamp vollzieht ja nach, wie etwas Neues entsteht, wie etwas Neues in die Welt kommt. Das heißt, das Psychische ist irgendwann etwas Neues in der Welt, weil es das vorher nicht gegeben hat. Und jetzt stellt er die Frage, wie kann man begreifen, dass eine neue Qualität, dass etwas völlig Neues, was es vorher nicht gegeben hat, in die Welt kommt? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil man ja sich in so einen Zirkel verfangen kann. Also entweder sage ich, das Neue kann ja nur entstehen, wenn es vorher schon etwas gibt, woraus das Neue entsteht. Aber dann ist es ja nicht mehr wirklich neu. Dann war das ja vorher irgendwie auch schon da. Nee, es muss also was völlig Neues sein. Aber woraus soll dann das Neue herkommen? Soll es dann auf einmal Pop in der Welt sein? Das heißt, diese Frage, wie kommt eine neue Qualität in die Welt, ist nicht trivial. Und Holzkamp sagt, die muss man auch wiederum systematisch beantworten und hat einen Vorschlag gemacht. Das sind diese 5 Schritte. Die hat er jetzt aber wiederum nicht so, wie ich es jetzt vorstelle, sich erst überlegt, sondern er hat sie gewonnen aus der Analyse des Materials, was ich erst danach vorstellen werde. Ich stelle jetzt also die methodischen Ergebnisse, die Verallgemeinerung, die stelle ich jetzt zuerst vor und dann mache ich es am Beispiel der Herausbildung des Psychischen. Okay, 5 Schritte. Wenn etwas Neues in die Welt kommt, dann muss es aus etwas entstehen. Und das, woraus es entsteht, nennt Holzkamp Frühformen. Ich benutze jetzt hier den Begriff Keimformen, ist der gleiche Begriff. Das heißt, es gibt schon in dem Entwicklungsprozess, in dem dominanten Entwicklungsprozess, etwas, was später zu der bestimmenden Funktion werden wird. Heute existiert es aber in Nischen, spielt noch keine Rolle, hat Keimformcharakter. Jetzt anschaulich gesprochen, die Keimform weiß noch gar nicht, was aus ihr werden wird. Aber wir wissen es, weil wir von hinten auf diesen Prozess gucken, weil wir ihn rekonstruieren. Wir wissen schon, was kommt raus und fragen jetzt umgekehrt, was war denn mal die Keimform, aus dem dann diese 5 Schritte gewählt worden sind? 2. Schritt. Wann kann eine Keimform wichtig werden für das System, für die systemische Entwicklung? Dann, wenn das System in der alten Art und Weise, sich zu reproduzieren, sich aufrechtzuerhalten, nicht mehr funktioniert, wenn es in eine Krise kommt. Unter solchen Bedingungen, unter krisenhaften Bedingungen, kann die Keimform sozusagen, was irgendwo in der Nische existiert, aus der Nische heraustreten und jetzt kann es zu einer wichtigen Entwicklungsdimension innerhalb des dominanten Gesamtprozesses werden. Also es vermehrt sich sozusagen, dehnt sich aus. Und wichtig ist jetzt bei diesem Funktionswechsel, also es tritt aus der Nische heraus, gewinnt eine wichtige Funktion. Wichtig ist jetzt bei dem Funktionswechsel, dass diese Keimform einen doppelten Charakter hat. Das steht jetzt da nicht, aber das ist jetzt ganz wichtig, ich sage das jetzt dazu, hat einen doppelten Charakter. Nämlich erstens ist sie für den dominanten Prozess nützlich. Sie muss nützlich sein, wenn sie völlig unnützlich ist, kann sie sozusagen sich nicht ausdehnen und vermehren. Sie muss eine positive Funktion für die Aufrechterhaltung der Systemintegrität unter den alten Bedingungen, unter der alten Logik haben. Gleichzeitig, und dieses gleichzeitig zu denken ist schwer, gleichzeitig muss sie mit der alten funktionalen Logik inkompatibel sein. Warum? Wenn sie kompatibel wäre, würde sie sozusagen in der alten Systemlogik aufgehen und verschwinden, dann wäre sie keine Keimform mehr und dann würde der Prozess enden. Dann wäre sie auch nicht wirklich eine neue Qualität, sondern dann stellt sich, wenn man so will, im Nachhinein raus, doch nur das Alte in einem neuen Gewand. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beides gegeben ist, die Funktionalität für das Alte und die Inkompatibilität. Es entwickelt sich weiter, weil in der alten Logik kann das System nicht weitermachen. Es gewinnt eine immer wichtigere Bedeutung, kommt es irgendwann zum Dominanzwechsel. Jetzt wird also die frühere Keimform, muss man jetzt sagen, zum bestimmenden System, die Systemreproduktion bestimmenden Prozess. Also jetzt reproduziert sich das Gesamtsystem nach der neuen Logik der früheren Keimform und die alte Logik wird an den Rand gedrängt, weil sie ja krisenhaft war, nicht mehr funktionierte, die Systeme das System nicht mehr aufrechterhalten konnte. 5. Schritt ist dann, nach dem Dominanzwechsel, dass sich jetzt die anderen Funktionen, die nicht im Zentrum dieses Entwicklungsprozesses waren, auf die neue Entwicklungslogik hin ausrichten. Also früher ist es nach dem Prinzip Rot passiert und jetzt setzt sich das Prinzip Blau durch und jetzt orientieren sich alle anderen Funktionen des Systems auf Blau. Vorher haben sie sich auf Rot orientiert. Ich weiß nicht, ob das Bild taugt. Wir werden es jetzt inhaltlich machen. Ich hoffe, dass das etwas abstrakte 5-Schritt-Modell dann nochmal deutlich werden wird. In der Grundlegung der Psychologie gibt es 3 5-Schritte. Die Entstehung des Psychischen, das machen wir gleich. Wenn wir die 5 Schritte nochmal sehen. 2. Herausbildung der Lernfähigkeit, machen wir danach. Und 3. die Entwicklung der gesellschaftlichen Natur des Menschen. Also er macht das 3-mal in der Grundlegung, weil er sagt, das sind 3 wesentliche qualitative Sprünge in der Entwicklung, die wir kapieren müssen. Wenn das Psychische etwas Neues ist, dann muss es auch ein vorpsychisches Leben gegeben haben. Wie sieht das aus? Also Leben ohne Psychisches. Es gibt 4 Kriterien für Leben. Das ist jetzt etwas, was nicht eine Erfindung der kritischen Psychologie ist oder von Holzkamp damals, sondern aus der Biologie übernommen wurde. Es gibt einmal auf der Ebene der Population, also des gesamten Systems, die strukturidentische Selbstreproduktion durch Vermehrung. Die Organismen vermehren sich, aber sie vermehren sich jetzt nicht, indem sie andauernd neue, gleichartige, identische Organismen erzeugen, sondern die sind, er nennt das strukturidentisch, die sind also im Prinzip die gleichen, aber sie haben Abweichungen, die erzeugt wird durch die Muttergenität. Also das Genom kann sich verändern. Auf der Ebene des Organismus, also des einzelnen Organismus innerhalb der Population, der Organismus muss seine Identität, seine Strukturidentität, sein Dasein, wenn man so will, aufrechterhalten. Und zwar nutzt er dafür Stoffwechsel. Und zweitens, der Organismus ist reizbar. Warum ist das wichtig? Weil wir sind jetzt hier auf der Ebene von ganz, ganz einfachen Organismen, auf Zellebene sozusagen. Für den Stoffwechsel muss so ein Organismus unterscheiden können, ist die Umgebung, in der ich jetzt gerade bin, für mich verdaubar oder schädlich oder neutral. Entsprechend muss der Organismus zum Beispiel die Diffusion erlauben von Nährstoffen in den Organismus hinein oder die Membran zumachen, wenn man so will. Er muss also Reizbarkeit schon auf dieser elementaren Ebene haben, weil sonst wäre der Organismus total dem Zufall unterworfen. Aber auch hier ist das nur eine minimale Bedingung, weil wir sind noch auf einer Ebene, wo tatsächlich diese einfachen Organismen sozusagen in der Suppe rumschwimmen und die haben nur die Chance, Klappe auf, Klappe zu, ganz anschaulich gesprochen. Und wenn sie in eine schädliche Umgebung kommen und sie machen sozusagen die Diffusion, lassen die Diffusion zu oder können die nicht sperren, dann gehen sie eben unter. Wichtig ist jetzt, dass auch im Folgenden es nicht darum geht, nur den Organismus anzugucken oder später nur den isolierten einzelnen Menschen, sondern es geht immer darum, den Organismus-Umwelt-Zusammenhang gemeinsam in den Begriff zu nehmen. Also nicht nur auf die Umwelt zu gucken und sich zu überlegen, was macht die Umwelt mit dem Organismus, oder nicht nur auf den Organismus zu gucken, was macht er jetzt mit der Umwelt, wie geht er damit um, sondern immer den Zusammenhang zu untersuchen, zu analysieren. Nicht zu vereinseitigen. Schon auf dieser Ebene spricht Holzkamp davon, dass es hier im engeren Sinne nicht mehr um eine Ursache-Wirkungs-Relation sich handelt. Also etwa wie in der Physik, wenn jetzt, was weiß ich, der Apfel fällt vom Baum, dann ist es eine Ursache-Wirkungs-Beziehung von Gravitation und Masse. Und Punkt. Ist schon auf der Ebene des einfachen Organismus nicht der Fall, sondern Holzkamp nennt das funktionale Widerspiegelung. Funktionale Widerspiegelung. Das heißt, der Organismus ist ein aktives Element in der Umwelt und in der Evolution setzen sich die Organismen und die Populationen durch, die die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und weil sie die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, haben sie auch solche Funktionen herausgebildet, die in dieser Umwelt funktionieren, die diese Umwelt funktional widerspiegeln. Beispiel, jetzt höheres Tier. Die Form des Fisches und die Form der Flossen spiegelt die physikalischen Eigenschaften des Wassers wider, funktional. Also die Flossen sind nicht zufällig so, sondern sie sind so, weil das Medium des Wassers dann die Fortbewegung durch Flossenbewegung erlaubt. Und deswegen sind die Flossen so, wie sie sind, für diesen Fisch in seiner Umgebung. Die Flossenform spiegelt funktional die Eigenschaften des Fischwassersystems wider. Diese ganze Analysemethode heißt deswegen auch funktional-historische Analyse. Also historisch ist klar. Er guckt in die Geschichte, wie hat sich das Psychische entwickelt, aber jetzt eben nicht nur geguckt, was waren die Ursachen dafür, dass sich das und das herausbildete, sondern es ist ein dialektischer Begriff von Entwicklung. Wie wird in der Entwicklung das Organismus-Umweltverhältnis funktional wiedergespiegelt? Also auch das Psychische muss eine funktionale Widerspiegelung der Organismus-Umwelt-Beziehung in der jeweils historisch konkreten Situation gewesen sein. Und wir müssen genau diesen Zusammenhang verstehen. So, jetzt endlich Methode geschafft. Jetzt kommen wir zum Beispiel. Der erste 5-Schritt, die Herausbildung des Psychischen. Erster Schritt war Keimform. Also was existiert schon vorher, aber ist noch völlig in Nischen, hat noch keine große Bedeutung für die gesamte Systemintegrität. Was war das? Das war Reizbarkeit, das hatte ich schon genannt, und ungerichtete Bewegung. Das heißt, diese einfachen Organismen können sich schon bewegen, fortbewegen, aber noch ungerichtet. Warum? Jetzt anschaulich gesprochen, die wissen ja gar nicht, wohin. Diese Organismenpopulation ist jetzt unter Bedingungen des Nahrungsmangels in einer krisenhaften Situation, weil nicht klar ist, wird sie das überleben oder nicht. Wir wissen heute, dass auch solche ganz einfachen Organismen überlebt haben, die gibt es heute noch, aber das traf eben nicht für alle zu. Ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich glaube, 99% aller Arten sind sowieso untergegangen. Also, zweites, Krise, Nahrungsmangel. Und jetzt kommt der dritte Schritt, der Funktionswechsel. Also diese Keimform, in dem Fall sind es zwei, schließen sich jetzt zusammen. Das heißt, die Reizbarkeit und die ungerichtete Bewegung schließen sich jetzt zusammen. Die Reizbarkeit wird jetzt benutzt, um eine gerichtete Bewegung auszuführen. Und das wird jetzt Sensibilität genannt. Das heißt, der Organismus ist sensibel auf Umweltreize und kann diese nutzen, um seine Bewegung zu optimieren. Nur dieser kleine Schritt, die Optimierung seiner Bewegung, bedeutet jetzt, er ist nicht mehr im Strom, meinetwegen der Flüssigkeit, ausgeliefert, wo er jetzt gerade hin ist, sondern er kann aktiv sich aus einer Region wegbewegen, die ungünstig ist, in eine Region hinbewegen, die günstig ist, zum Beispiel für die Nahrungsaufnahme. Das bedeutet einen sehr großen Überlebensvorteil gegenüber einer Population, die das nicht kann. Und Sensibilität auf der Ebene ist jetzt aber noch nicht dominant, sondern das ist sozusagen partiell vorhanden und wird dann erst im vierten Schritt, setzt sich dann durch. Und das ist jetzt die Definition, wenn man so will, die elementare Definition des Psychischen, nämlich signalvermittelte Lebenstätigkeit. Signalvermittelte Lebenstätigkeit. Wichtig ist jetzt, dass die Signale nicht unmittelbar stoffwechselrelevant sind. Vorher war es ja so, dass die Reizbarkeit ein unmittelbares Auswerten der Umweltbedingungen, wie sie meinetwegen an die Oberfläche des Organismus direkt kam. Dann war eben diese Umwelt assimilierbar, weil da Nährstoffe drin waren oder nicht. Aber das war ja ein ziemliches Risiko. Also wenn der Organismus jetzt die Assimilation oder die Diffusion von Nährstoffen zugelassen hat und das waren gar keine Nährstoffe und die waren unverträglich, dann war Exitus. Signalvermittelte Lebenstätigkeit bedeutet jetzt, es können Signale ausgewertet werden, die nicht unmittelbar stoffwechselrelevant sind, die aber auf Situationen, die günstig oder ungünstig sind, hinführen oder wegführen. Beispiel. Licht, Helligkeit, ist erstmal für so einen Organismus, also wenn es jetzt nicht Photosynthese oder sowas ist, Stoffwechsel irrelevant. Aber jetzt kann die Kombination vorkommen von Helligkeit und höheres Nahrungsangebot. Der Organismus kann jetzt also die Helligkeit ausnutzen, um in Richtung Helligkeit zu schwimmen, weil er dort mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch Nahrung findet. Oder Dunkelheit gleich Gefahr, kann er aus der Dunkelheit wegschwimmen. Oder Wärme, warm-kalt oder irgendwas anderes. Es können Signale ausgenutzt werden, die nicht unmittelbar stoffwechselrelevant sind, die aber ich als Organismus nutzen kann, um meine Lebenstätigkeit zu verbessern, zu optimieren. Ich bin jetzt nicht mehr den Umweltbedingungen unterworfen, sondern kann in diesen Umweltbedingungen aktiv werden. Fünfter Schritt unter diesen Bedingungen, dass jetzt diese signalvermittelte Lebenstätigkeit stattfindet, bedeutet, dass jetzt das Psychische sich ausdifferenziert, weil auf Grundlage dieser neuen Funktion können sich jetzt Emotionalität, die Orientierung, Motivation und so weiter, Kommunikation ausbilden. Das sind jetzt Differenzierungsprodukte dieses elementaren psychischen, der signalvermittelten Lebenstätigkeit. Mhm. Also an diesem Beispiel nochmal das mit der Inkompatibilität erklären, im zweiten Schritt? Wenn jetzt der Schritt nur gewesen wäre, dass unmittelbar stoffwechselrelevante Reize in der Umwelt genutzt werden konnten und nicht stoffwechselneutrale Signale, dann hätte das möglicherweise auch schon einen Vorteil geboten, also indem jetzt die Auswertung von stoffwechselrelevanten Signalen plus Bewegung hätte ja auch schon einen Vorteil geboten gegenüber der Situation vorher. Aber es wäre nur eine Variante des davor gewesen. Der wirkliche qualitative Durchbruch, wenn man so will, auf einer neuen Grundlage war, dass eben die Entkopplung von Signal und Stoffwechsel stattfand. Das ist wichtig, weil jetzt sozusagen im Raum des Signale eine ganze neue Welt sich ausbilden kann. Wäre die Kopplung vorher geblieben, hätte es diese Unabhängigkeit nicht gegeben und hätte es damit auch nicht die unabhängige Entfaltung der psychischen Funktionen geben können. Also das war die Inkompatibilität. Vielleicht gab es auch Organismen, die sowohl reizbar wie auch beweglich waren und die das ausnutzen konnten, aber deren Überlebenswahrscheinlichkeit war zwar vielleicht ein bisschen höher, aber gegenüber den psychischen Organismen eben geringer. So, jetzt kommen wir zur Orientierung. Das heißt, wie passiert jetzt dieses Ausnutzen der stoffwechselneutralen Signale? So eine Zeichnung. Hier ist der Organismus. Wir haben jetzt schematisch die drei Orientierungsformen auf ein Bild gemalt. Das sind natürlich immer unterschiedliche Organismen, aber ich habe die mal auf ein Bild gemalt. Die elementare Orientierungsform ist die Gradientenorientierung. Ich hatte schon das Beispiel hell-dunkel genannt. Der Organismus schwimmt ins Helle oder ins Dunkle oder ins Warme oder ins Kalte. Das ist eine Orientierung am Gradienten. Der bewegt sich und stellt fest, es wird immer wärmer. Die Richtung stimmt. Es ist also eine ganz grobe Orientierung da lang. Auch heute haben wir noch Gradientenorientierung. Kennt ihr jemand? Fällt ihr mir jemand ein? Topf schlagen. Ja, wobei das schon fast in die zweite fällt. Kommt mal gleich drauf. Es riecht brenzlig. Ich muss mich bewegen, muss durch den Gradienten laufen, um möglicherweise die Quelle des Brenzligen zu finden, weil ich sie nicht sehe. Das heißt, der Geruchssinn ist Gradientenorientierung. Das ist eine dieser frühen Orientierungsformen, die auch beim Menschen noch vorhanden ist. Allerdings ist sie nicht identisch mit dieser einfachen Form. Schließlich ist sie in den Menschen spezifisch. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Aber auch diese ganz frühen Formen sind eben noch vorhanden. Jetzt kommen wir zu dem Topfschlagen. Das Geräusch kommt aus einer speziellen Richtung und ich kann, das ist jetzt nämlich da das Wichtige, ich kann zum Beispiel durch Bewegen des Organismus in Distanz zu dem Signal, kann ich versuchen, die Signalquelle zu orten. Hier war noch alles zusammengeschlossen. Ich muss mich bewegen und gleichzeitig riechen am Gradienten entlang. Es war also identisch. Hier war es schon getrennt, in Distanz. Da hinten ist irgendwie so ein Signal. Oder anderes Beispiel, ich bin in einem dunklen Raum und will wissen, wo die Tür ist. Ich sehe das Schlüsselloch, weil da ist ein ganz kleiner Lichtschein. Und jetzt kann ich sozusagen durch hin und her bewegen, kann ich langsam drauf zugehen. Aber ich kann das Signal in Distanz wahrnehmen. Gradientenorientierung ist keine Distanzwahrnehmung, sondern ist die unmittelbare Wahrnehmung in der Bewegung. Das ist also das zweite, dann Aussonderung, Identifizierung wird es genannt, eine Distanzbewegung. Und das ist dann die höchste Form, das ist dann die Diskrimination, Gliederung nennt er das. Das heißt, in Distanz können unterschiedliche Bedeutungseinheiten voneinander unterschieden werden. Also hier symbolisiert durch dieses rote Dreieck, den grünen Kreis und Quadrat, die sind irgendwie unterschiedlich. Auch hier ist jetzt wieder wichtig, die Unterschiedlichkeit ist keine objektive, getrennt vom Organismus festzustellende Tatsache, sondern wir müssen immer den Organismus-Umwelt-Zusammenhang analysieren. Das heißt, wir müssen immer fragen, für welchen Organismus sind welche Umwelttatbestände inwiefern unterschieden. Jetzt steht der Begriff Realabstraktion. Die Frage ist ja immer, was ist ein Ding? Wie nehmen zum Beispiel Tiere solche Dinger wahr? Und dann weiß man aus vielen Untersuchungen, dass beispielsweise es gar nicht darauf ankommt, dass ein Raubvogel exakt als Raubvogel wahrgenommen wird, sondern die Hühner oder was auch immer rennen schon weg, wenn ein schwarzes Dreieck dahin gehalten wird. Weil für die Hühner ist schwarzes Dreieck die Realabstraktion von Fressfeind. Und das ist jetzt hier wichtig. Die Orientierung passiert genau auf dieser Ebene der Realabstraktionen. Das heißt, wiederum auf der funktionalen Widerspiegelung der Bedeutungshaftigkeit des Dings in der Umwelt des Organismus. Also für das Huhn ist einfach nur wichtig, wegrennen, wenn da sowas Schwarzes kommt, so ein Dreieck. Und dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit relativ hoch. Deswegen, nochmal, kann man einfach nicht sagen, ich gucke mir nur die Umwelt an und finde anhand der Umwelt raus, wie das für den Organismus ist. Das geht nicht, sondern ich muss immer den Zusammenhang untersuchen. Erstmal nochmal, ach, das überspringe ich, das haben wir jetzt auch. Im Folgenden möchte ich unterscheiden zwischen Orientierung und Ausführung. Ausführung, fange ich mal so an, sind die Aktivitäten des Individuums und der Art, die sich auf Fortpflanzung und Existenzsicherung beziehen. Also Fortpflanzung ist klar, Existenzsicherung heißt alles das, was zur Selbsterhaltung beiträgt, und zwar im unmittelbaren Sinne, also sowas wie Nahrungsaufnahme. Orientierung sind jetzt die Aktivitäten, die zur Ausführung hinführen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, mit dem Signal, was nicht stoffwechselrelevant ist, beginnt eine neue Welt zu entstehen, und die wird jetzt gefüllt. Und zwar mit vermittelnden Schritten, die irgendwann dazu hinführen, das Individuum zu erhalten oder die Population zu erhalten. Existenzerhaltung, Fortpflanzung. Hinführende Bewegung. Das heißt, es entsteht ein Raum zwischen dem Organismus und der Umwelt, der jetzt von Funktionen gefüllt sind, die nicht direkt auf Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme abzielen, sondern vermittelt dorthin führen. Also was früher das harmlose Signal war, Helligkeit oder so, das war auch schon ein vermittelter Zusammenhang zur Nahrung. Weil der Schritt war ja Helligkeit, Nahrung. Das ist ein Vermittlungszusammenhang. Und dieser Vermittlungszusammenhang vom Organismus zur Umwelt wird jetzt durch Eigenaktivität des Individuums immer mehr gefüllt. Warum? Weil die Überlebenswahrscheinlichkeit der Population in dem Maße größer wird, wie der Organismus und die Population spezifischer auf die Umweltbedingungen reagieren kann und aktiv sich in ihr bewegen kann und Orientierung nutzen kann, um die angestrebte Arterhaltung und Selbsterhaltung dann zu optimieren und zu verbessern und zu garantieren. Also Orientierung und Ausführung müssen wir in der Folge unterscheiden. Das Bild da unten, die Tabelle lasse ich jetzt mal weg. Jetzt kommen wir schon auf dieser einfachen Ebene zum Thema Bedeutung und Bedarf. Ich habe ja schon immer von Bedeutung gesprochen. Bedeutung ist nämlich jetzt, das war für mich als Informatiker damals ziemlich faszinierend zu bekapieren, weil die Informatik kapiert genau dieses Ding nicht. Was ist eigentlich Bedeutung? Bedeutung liegt weder auf der Seite der Umwelt noch auf der Seite des Organismus. Bedeutung wird also nicht vom Organismus erzeugt. Bedeutung ist auch nicht in der Umwelt als solche vorhanden, sondern Bedeutung ist genau das Vermittlungsverhältnis von Organismus und Umwelttatbestand. Weil genau dieses Ding für diesen Organismus in diesem Organismus-Umweltzusammenhang eine Bedeutung hat. Also wie vorher, dieses rote Dreieck, da hatte die Bedeutung fressen oder wegrennen oder was auch immer. Aber Bedeutung ist nicht alles, sondern der Zusammenhang, und da kommen wir jetzt auch auf deine Frage, der Zusammenhang von Organismus und Umwelt ist noch viel komplizierter, sogar schon auf dieser einfachen Ebene. Der ist nämlich wie folgt. Wir haben jetzt drei Begriffe, drei Differenzierungsbegriffe des Psychischen, nämlich Bedeutung, das ist die Aktivitätsrelevanz. Bedarf, das ist der innere Zustand. Also so ein Organismus macht nicht automatisch, wenn die Bedeutung da ist, die Aktivität, sondern es geht auch nur um den inneren Zustand. Und drittens, jetzt kommt die Emotionalität ins Spiel. Das ist die Aktivitätsbereitschaft. So, wie hängen die jetzt zusammen? Folgender Satz. Ein Umweltding ist für einen Organismus dann bedeutsam, nur für diesen Organismus, in diesem Organismus-Umweltzusammenhang, ist es dann bedeutsam, wenn ein Bedarf vorhanden ist, das heißt, wenn der innere Zustand anzeigt, das ist jetzt angesagt, und die kognitiv erfasste Bedeutung, also die wahrgenommene Bedeutung, am Maßstab des Bedarfs, an diesem Maßstab, emotional positiv bewertet wird. Also, die Bedeutung wird jetzt noch am Bedarf bewertet. Und erst wenn diese Bewertung positiv ist, kommt es zur Aktivität. Aber dieser Zusammenhang ist deterministisch. Wenn Bedeutung, wenn Bedarf, wenn positive emotionale Werte, dann Aktivität. Also bitte nicht vermenschlichend lesen im Sinne von der Organismus guckt da mal, wie der Bedarf ist und wie er gerade drauf ist und dann überlegt er sich, ob er aktiv wird. So nicht. Es gibt noch kein Verhalten zu, keine Distanz. Das kriegen wir erst später auf der menschlichen Ebene. Hier ist es ein Zusammenhang, wenn die Bedingungen gegeben sind, dann kommt es zur Aktivität. Und zwar geht das so weit, wenn es nicht zur Aktivität kommt, dann existieren die anderen, also auch die Bedeutung für den Organismus, nicht. Das heißt, auch die Bedeutung, was ich vorher sagte, rotes Dreieck, ist nicht eine objektive Bedeutung für diesen Organismus immer, sondern sie ist nur dann für den Organismus bedeutsam, wenn er auch den entsprechenden inneren Zustand hat, dass diese Bedeutung zu einer Aktivität führt. Wenn der innere Zustand, der Bedarf nicht vorhanden ist, dann existiert, jetzt in Anführungsstrichen, für den Organismus die Bedeutung nicht. Also auch da gibt es keine Konstanz im Sinne von, die Umwelt ist immer gleich und immer gleich bedeutsam, sondern sie ist auch unterschiedlich bedeutsam, je nachdem, in welchem Zustand sich der Organismus befindet. Warum emotionale Wertung? Wofür ist das wichtig? Wir haben es ja nicht einfach mit diesen Realabstraktionen ganz einfacher Art zu tun, im Sinne von on-off, weglaufen, stehen bleiben oder wie auch immer. Sondern diese Umweltgegebenheiten werden immer differenzierter. Es treten jetzt mehrere Umweltgegebenheiten auf, differenzierte Umwelt. Nicht? Wir hatten ja diese Differenzierung, diese Diskrimination, Gliederung, da waren ja unterschiedliche Bedeutungen. Und jetzt können diese Bedeutungen zueinander in einem Widerspruch stehen. Die eine Bedeutung signalisiert hingehen und die andere abhauen. Was passiert jetzt? Das muss jetzt sozusagen in einer Gesamtsumme in Anführungsstrichen verrechnet werden, emotional bewertet werden, eine Gesamtwertung entstehen, damit dann das Tier sich aktiv hinbewegen kann oder wegbewegen kann. Ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Also, du sagst nicht, es braucht die Verknüpfung von Bedarf und Bedeutung, damit überhaupt Aktivität entsteht, sondern die Bedeutung existiert gar nicht, wenn kein Bedarf da ist. Ja. Also das Schaf hat keine Bedeutung für einen Wolf, der nicht hungrig ist. weiß ich nicht, wie das beim Wolf ist, weil, wie gesagt, das ist ein sehr hochentwickeltes Tier und so ein Schaf hat vielleicht ja auch unterschiedliche Bedeutungen, also auch das ein und dasselbe Schaf. Vielleicht, wenn er nicht mehr hungrig ist, hat es irgendeine andere Bedeutung, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Wölfen nicht so aus. Also auch das ist möglich. Der gleiche Umwelttatbestand kann abhängig vom inneren Zustand des Organismus dann unterschiedliche Bedeutungen gewinnen. Mir ist nur wichtig, dass man sich versucht zu befreien von dieser Vorstellung, ganz am Anfang Ursache-Wirkung. Das haben wir ganz schnell, glaube ich, ad acta gelegt. Das ist nicht. Aber der Zusammenhang, dass der schon auf dieser einfachen Ebene relativ komplex ist und folglich so ein Stimulus-Response-Modell, was genau von diesen ganzen Aspekten abstrahiert, nicht angemessen ist. Also auch schon auf tierischem Niveau ist das Modell nicht angemessen. In der Folge werden wir das jetzt weiter ausfalten. Aber erstmal noch Fragen? Woher kommt genau diese emotionale Bewertung? Also woher weiß der Organismus, wie er Bedeutung und Bedarf miteinander abwägen muss? Das weiß der noch nicht. Das macht er automatisch. Und wo kommt das hin? Es ist evolutionär, hat sich evolutionär herausgebildet. Das heißt, Organismen, die das können, die sozusagen am Maßstab ihrer eigenen Zuständigkeit und Umweltgegebenheiten unterschiedlich zu bewerten, sodass die Gesamtaktivität funktional ist im Sinne des Überlebens, die setzen sich durch. Und deswegen hat sich es herausgebildet. Es ist mit allen Funktionen so. Die Organismen, die genau diese neuen Möglichkeiten herausgebildet haben, die funktional waren fürs Überleben, die setzten sich dann auch durch. Nicht notwendigerweise, weil wir wissen, deine Frage, dass es auch ganz viele andere Arten gab, die das nicht haben, die sind auch vielleicht überlebt in irgendwelchen Nischen, aber uns interessiert der Pfad genau dieses Organismus-Umwelt-Zusammenhangs, der wohl so beschaffen war, dass es dort notwendig war, dass sich eine neue Funktion herausbildete, wie zum Beispiel die emotionale Wertung. Also wenn ich jetzt schon einen Vermittlungszusammenhang habe, einen Vermittlungsraum von mir zu den relevanten, stoffwechselrelevanten und überlebensrelevanten Tatbeständen und ich kann die jetzt durch emotionale Bewertung differenzierter auswerten und meine Aktivität daraufhin differenzierter einstellen, dann ist das ein Überlebensvorteil. Also wenn ich jetzt das Bild zusammenlege mit den Dreiecken und Kreisen und so weiter, heißt das, dass die Diskriminierung der äußeren Gegenstände wahrgenommen werden und die man eventuelle Bedeutung je nach Bedarf zuschreibt, dass quasi die Entwicklung des psychischen Apparates, also dass ich genauso viele Bedarfsobjekte und so weiter immer haben muss, wie ich Gegenstände diskriminiere, also sozusagen, dass die psychische Entwicklung innerhalb des Organismus quasi immer auf der gleichen Ebene ist wie das Äußere, was ich diskriminiere. So, oder? Genau. Hier, das ist ein sehr alles in ein Bild geknallt. Was soll das zeigen? Gradientenorientierung, Aussonderung, Identifizierung, Diskriminierung, Gliederung ist ja eine immer differenzierte Orientierungsform. Auf dieser einfachen Ebene kann auch nur ganz auch nur Frühformen von diesen dargestellten Funktionen geben. So, die differenzieren sich jetzt aus. Orientierungsaktivitäten, Ausführungsaktivitäten und jetzt hier auch Orientierungsbedeutungen, Orientierungsbedarfe. Und zwar differenziert nach den einzelnen zu orientierenden relevanten Umwelttatbeständen. Und hier auf der Ausführungsseite genauso, also die jetzt unmittelbar auf Fortpflanzung und Existenzerhaltung bezogen sind. Das heißt, der evolutionäre Prozess insgesamt ist ein Ausdifferenzierungsprozess dieser neuen Qualität Psychisches. Und die Emotion ist jetzt dazu da, dieses Ausdifferenzieren wiederum sozusagen zusammenzubinden, um zu einer einheitlichen Aktivität zu gelangen. Also um die Reichhaltigkeit des differenzierten emotional und Orientierungsapparates nutzen zu können, brauche ich die Bewertung, um dann auch tatsächlich eindeutig zu handeln. So handeln nennt er das noch nicht, sondern er spricht bewusst von Aktivität. Der Begriff Handlung ist für die menschliche Ebene vorgesehen. Also vielleicht merkt ihr euch nur, Ausdifferenzierungsprozess und die Emotionalität ist die Vermittlungsinstanz, die genau dieses Differenzierte wiederum zu einer einheitlichen Aktivität zusammenführt. Das heißt, die Emotionalität spiegelt die Lebensbedingungen des Organismus wider. Weil sie ja genau die Situation des Organismus auswertet, die Situation in der Umwelt auswertet die möglicherweise widersprechenden Umwelttatbestände zusammenbringt und zu einer einheitlichen Emotionalität formt und dann zu einer Aktivität führt. Die Emotionalität spiegelt die Lebenssituation wider. Das sage ich jetzt deswegen so allgemein, weil das gilt auf menschlicher Ebene auch. Kommen wir noch zu. Die Befindlichkeit des Menschen spiegelt unsere Welt, wie sie uns gegeben ist, wider. Damit ist sie eine Quelle von Erkenntnis. Da kommen wir aber erst später hin. Hier für die Organismen ist noch nichts mit Erkenntnis, also weil die haben noch keine Distanz. Überblick übers Ganze. Oben Naturgeschichte, Gesellschaftsgeschichte. Das ist ja das Gesamtstruktur. So, wir haben jetzt die Entstehung des Organismus-Umweltverhältnis. Das gab es vorher nicht. Dieses Organismus-Umweltverhältnis gilt sowohl für die einfach belebte Natur ohne das Psychische, dann kommt das Psychische rein, so wie ich es jetzt versucht habe zu beschreiben, also dieser ganze Vermittlungsbereich zwischen Organismus und Umwelt, der jetzt genutzt werden kann, um die Aktivitäten zu optimieren. Und jetzt kommt ein neues Feature, eine neue Qualität rein, nämlich die Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Das ist der zweite Fünf-Schritt, den wir gleich machen werden. Und damit auch die Sozialstrukturen. Wir gehen jetzt also in Richtung einer strukturellen Verankerung des Vermittlungszusammenhangs von Organismus und Umwelt in Form der Sozialstrukturen. Das heißt, was jetzt sozusagen nur für den einzelnen Organismus existierte, wird jetzt in Form von tatsächlichen Sozialstrukturen, also nicht nur für den einzelnen Organismus, sondern für die Gruppe von Organismen, zu einer Struktur, die tatsächlich genutzt wird, um das Organismus-Umweltverhältnis zu organisieren und zu optimieren. Wir haben dann also ein Organismus-Sozialstruktur-Umweltverhältnis. Und später ein Mensch-Gesellschafts-Weltverhältnis. Mensch-Weltverhältnis, Mensch-Gesellschaftsverhältnis. Zweiter Fünf-Schritt, Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Dieser schöne Zusammenhang, den ich beschrieben habe, der aber sehr komplex ja schon ist, das habt ihr irgendwie erahnt. Der ist jetzt aber, hat einen Nachteil. Der ist so, wie er dort funktioniert, für die Population genomisch festgelegt. Das heißt, die Art, dessen Exemplar ja der Organismus ist, kann genau das und was anderes kann sie erstmal nicht. Das heißt, in dem Genom ist festgelegt, was zum Beispiel die artspezifische Umwelt ausmacht, was also potenziell für diese Art an Umwelttatbeständen eine Rolle spielen kann. Also was zu einer Bedeutung werden kann, ob es zu einer Bedeutung wird und so weiter, hatten wir gesehen, hängt dann wieder von diesen Vermittlungsverhältnissen ab und vom Organismus. Aber was sozusagen in den Raum der Möglichkeiten Bedeutung werden zu können reingehört, das ist genomisch festgelegt. Durch diese Festlegung ist aber eine Starrheit, Inflexibilität für diese Population gegeben. Weil wenn sich jetzt während der Lebensspanne dieser Population die Umwelt ändert, kann sie darauf nicht reagieren, wenn die Änderungen zu groß sind. Eine Population, die jetzt also flexibel sich verändernde Umweltgegebenheiten mit einbeziehen kann in ihren Vermittlungsraum, ist überlebensfähiger. Und das ist die Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Also Organismen, Populationen, die lernen können, wie ihre Umwelt für sie relevant ist, die Bedeutungen erst erlernen können, die ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit überlebensfähig als eine, die das nicht kann, unter den gegebenen Bedingungen. Wie kommt es jetzt dazu, also wie kommt diese neue Qualität während der individuellen Lebensspanne eines Organismus, sich auf diese verändernden Umweltbedingungen einzustellen? Das ist der zweite Fünf-Schritt. Ausgangspunkt ist, dass zwar genomisch festgelegt ist, was die Population kann, aber dass dieses Festgelegtsein niemals total starr ist, sondern eine gewisse Bandbreite schon hat. Und diese Bandbreite wird Modifikabilität genannt. Das ist der Ausgangspunkt. Es gibt also eine Bandbreite an Aktivitätsmöglichkeiten, an Möglichkeiten, differenzierte Bedeutungen auch unter bestimmten verändernden Umweltbedingungen jetzt mit aufnehmen zu können und so weiter. Zweiter Schritt, Umweltveränderung. Also die Umwelt verändert sich jetzt und zwar, das hatte ich vorher beim Fünf-Schritt nicht gesagt, in einem mittleren Ausmaß. Das heißt, die Umweltveränderungen sind weder zu langsam, wenn sie ganz langsam sind, könnte ja die Modifikabilität ausreichen, also das festgelegte Moment ausreichen in der Bandbreite, um auf langsame Umweltveränderungen eingehen zu können als Population, immer in der Entwicklung betrachtet. Oder die Umwelt ändert sich ganz schnell und dann packt es die Population nicht, weil sie zu schnell ist und sie schafft es nicht, diese Lernfähigkeit herauszubilden. Also auch diese Krise sozusagen muss eine mittlere Bandbreite haben. Die darf also die Population nicht hinwegraffen. Jetzt ändert sich die Funktionsgrundlage und es entsteht zwei Formen von Lernfähigkeit und darauf möchte ich jetzt noch genauer eingehen. Was heißt Funktionsgrundlage? Funktionsgrundlage heißt einfach die physiologische Beschaffenheit der Organismen. Also wie die physiologisch gebaut sind und was die als physiologische Voraussetzungen haben. Also diese fünf Schritte nochmal aufgeschlüsselt, hatte ich schon genannt, der Widerspruch zwischen den differenzierten Umweltbedingungen und der zu groben ontogenetischen Anpassungsfähigkeit. Also Ontogenese ist immer die Individualentwicklung. Während der Individualentwicklung gibt es diese Modifikationen, sind möglich, aber die sind zu grob für die differenzierten Umweltbedingungen. Organismus, der lernen kann, wäre besser dran, also bildet sich die Lernfähigkeit auch raus. Jetzt kommt es zu einem funktionalen Wechsel, so nennt Holzkamp das, im Verhältnis von Festgelegtheit und Modifikabilität. Was meint er damit? Folgende Veranschaulichung von mir. Stellen wir uns einen Aktivitätenpool vor. In diesem Aktivitätenpool sind jetzt diese Aktivitäten genomisch sozusagen niedergelegt. Also diese Population ist in der Lage, diese Aktivität auszuführen, bei vorliegender Bedeutung, bei dem Bedarf, bei der emotionalen Wertung und so weiter. Das ist da alles mit drin, ne? Und zwar in einer gewissen Bandbreite. Aber diese Aktivität ist festgelegt. Die ist schon da. Jetzt verändert sich halt diese Umwelt, die wird differenzierter und auch in einem mittleren Ausmaß. Jetzt können Organismen, die in der Lage sind, nicht festgelegte, modifikable Funktionen zu haben, sondern die in der Lage sind, zwar diese Funktion ausführen zu müssen, die aber jetzt erst während der Lebensspanne mit den Aktivitäten gefüllt wird, also durch Lernen gefüllt wird, die sind besser in der Lage, auf veränderte Umweltbedingungen einzugehen. Also mit Beispielen ist es immer so eine Sache. Versuch trotzdem, ja. Anschleichen. Anschleichen ist hier festgelegt und funktioniert in einer bestimmten Umwelt, meinetwegen in einer Graslandschaft. Keine Ahnung, schüttel ich mir gerade aus dem Ärmel. So, jetzt verändert sich diese Landschaft, ist keine Graslandschaft mehr, sondern ein Urwald. Jetzt funktioniert das nicht mehr, weil zwar diese Organismen durch die Modifikabilität in der Lage waren, bei niedrigem Gras und bei hohem Gras noch das hinzukriegen mit dem Anschleichen, aber wenn da Wälder sind, dann ist das eine Umwelt, in der das nicht mehr funktioniert. So, das ist jetzt auch das Anschleichen, aber dieses Anschleichen ist jetzt nur als solches, dass es das gibt in dieser Art und Weise dieser Population, zum Beispiel Tiere zu erbeuten oder so, aber nicht wie es funktioniert, sondern wie das Anschleichen funktioniert, wird erst während der Ontogenese, also der Individualentwicklung, erworben, durch Lernen. Und dieser Wechsel findet jetzt statt. Es werden sozusagen lauter Platzhalter gebildet, aber Platzhalter nicht in dem Sinne, dass das völlig tabula rasa ist, weiße, unbeschriebene Tafel, sondern dass klar ist, in dieser Population wird diese Aktivität gebraucht, aber die ist jetzt nicht mehr, wird jetzt nicht mehr genomisch schon mitgebracht in ihrer rigiden Festgelegtheit, sondern sie muss erlernt werden. Vierter Schritt. Jetzt kommt es zum Dominanzwechsel. Jetzt bilden sich zwei unterschiedliche Lernformen heraus, nämlich subsidiäres Lernen und autarkes Lernen. Beim subsidiären Lernen ist in dem Verhältnis von Festgelegtheit und Modifikabilität die Festgelegtheit dominant. Und im Verhältnis beim autarken Lernen ist die Lernfähigkeit dominant. Wir ahnen schon, dass natürlich das autarke Lernen dann für die weitere Entwicklung sehr wichtig ist, aber wir dürfen auch das subsidiäre Lernen nicht übergehen. Was ist subsidiäres Lernen? Das kennt ihr wahrscheinlich jetzt wieder aus der Uni. Das ist sowas wie Habituation, also Gewöhnung. Bedeutungsdeaktualisierung wird das auch genannt. Beispiel, die Schnecke, die ihre Fühler, diese Fühler ausstreckt und man tippt da immer ran und am Anfang zieht sie die ein und beim zweiten Mal auch noch, beim fünften Mal auch noch und beim sechsten Mal aber vielleicht nicht mehr, weil sie daran gewöhnt ist, dass da jetzt immer dieses Tipsen auf diese Fühler kommt. Das ist Habituation. Sie gewöhnt sich an diesen Umweltinformationen sozusagen und deaktualisiert sie. Also die Bedeutung verschwindet, wenn man so will. Oder selektive Fixierung, das heißt, die Bedeutung wird eingeengt. Also zusätzliche Signale werden genutzt, um die globale Bedeutung einzuengen und differenzierter hinzukriegen. Da habe ich jetzt kein Beispiel. Also es gibt bei den Tieren ganz viele Beispiele, die auch in der Grundlegung drinstehen, weiß ich jetzt aus dem Ärmel nicht. Selektive Differenzierung ist dann auf dieser subsidiären Lernebene die weiteste entwickelte Form. Das ist Lernen aus Versuch und Irrtum. Dazu gehört eben auch sowas wie gelerntes Bevorzugungsverhalten. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass individualisierte Tierverbände entstehen können. Warum? Weil jetzt nicht mehr, erinnert euch an diese Platzhaltergeschichte, nicht mehr der Artgenosse der allgemeine Artgenosse ist, das war das vorher Festgelegte, sondern der Artgenosse ist jetzt der gelernte Artgenosse, der sich so und so verhält und die Position im Sozialverband hat und für mich als Organismus die und die Bedeutung gewinnt. Das heißt, auf dieser Ebene, erst auf dieser Ebene der Lernfähigkeit, werden auch die Artgenossen als Individuen voneinander unterscheidbar. Weil ich muss ja während meiner Lebenszeit genau diese Unterschiedenheit lernen. Die kann nicht im Genom festgelegt sein vorher. Ich brauche also Lernfähigkeit, damit Sozialverbände entstehen können, worin sich die einzelnen Individuen untereinander als Individuen sozusagen unterscheiden können. Jetzt ein Zitat von Holzkamp zum Differenzierungslernen. In der Folge werde ich öfter mal Zitate bringen. Ich habe die schon immer krass gekürzt, die sind immer noch viel länger. Die Fähigkeit zum Differenzierungslernen ist die individuelle Fähigkeit zur Unterscheidung, Diskrimination, von Bedeutungseinheiten in der Orientierungsaktivität. Die globalen, artspezifischen Bedeutungstypen werden dabei durch Lernen individualisiert. Also Bedeutungstypen waren diese Platzhalter. Ja, Bedeutungstyp Artgenosse werden durch Lernen individualisiert. Der Artgenosse und der und der und der. Auf diese Weise individualisiert sich das jeweilige Tier selbst. Auch das Tier selbst, der Organismus, wird dadurch Individuum, weil es seine Beziehung jetzt zu diesem und jenen Artgenossen in dem Sozialverband sind und keine anderen, keine allgemeinen, sondern seine, individuellen. Autarkes Lernen, Relationen lernen und Antizipationslernen. Was heißt das jetzt? Relationen sind logisch zusammenhängende Bedeutungseinheiten, die in einer Aktivitätssequenz eine Rolle spielen. Also sowas wie, wenn diese Bedeutungseinheit auftritt und danach diese und dann diese und dann diese, dann steht am Ende sowas wie Nahrungsaufnahme. Solche Relationen von unterschiedlichen Bedeutungseinheiten können jetzt gelernt werden und müssen auch gelernt werden. Das bedeutet auch gleichzeitig ein Antizipationslernen. Antizipation ist ein Begriff, der in der Folge jetzt sehr wichtig werden wird. Deswegen versuche ich den jetzt noch ein bisschen ausführlicher zu erläutern. Antizipation übersetze ich immer gerne mit Vorausahnung. Antizipation verstehe ich jetzt nicht so im menschlichen Sinne, vermenschlichenden Sinne, sowas wie, ich weiß schon, dass das passiert dann. Oder ich weiß, wenn das ist und das ist, dann passiert das. Weil es gibt hier noch keine kognitive Distanz zu den Umweltgegebenheiten, sondern die Verhältnisse sind immer noch vollständig determinierte Verhältnisse. Sie sind zwar sehr differenziert und in dieser Differenziertheit sind die Tiere auch zu erstaunlichen Aktivitäten fähig, aber trotzdem ist der Zusammenhang noch keiner, wo die Tiere sich sozusagen, die Organismen sich zurücknehmen können und sich ihre Situation, ihre Lebenssituation quasi angucken können und dann überlegen. Diese kognitive Distanz gibt es noch nicht. Das heißt, es gibt kein Bewusstsein, es gibt kein Überlegen im menschlichen Sinne, sondern Antizipation ist auch ein deterministischer Zusammenhang. Das heißt, es stellt sich emotional ein Zustand ein, der auf eine logisch folgende Aktivität oder eine zeitlich folgende Aktivität verweist. Auch das bedeutet wieder, erinnert euch, Vermittlungszusammenhang. In diesem Vermittlungszusammenhang entsteht eine neue Welt, wie ich als Organismus meine Umweltbeziehungen organisiere. Jetzt ist auch diese einzelne Bedeutung nicht mehr unmittelbar relevant, sondern sie steht jetzt in einer Kette drin. Also nicht die einzelne Bedeutung muss jetzt auf die Nahrung hinweisen, sondern die Bedeutung verweist auf eine Bedeutung, verweist auf eine Bedeutung, verweist auf Nahrung. Dadurch wird die Umwelt für den Organismus, es ist ja immer die Umwelt für den Organismus, differenzierter, weil sie differenzierter gelernt werden kann. Das wäre jetzt relational lernen, wäre sowas wie, ich sehe da hinten was Grünes aus, sozusagen, ich habe gelernt, wenn da was Grünes aus dem Boden guckt und ich dran ziehe, ist unten, was weiß ich, eine Karotte dran. Und die ist dann das, was ich essen kann, wenn ich unrecht bin. Zum Beispiel, ja. Und das antizipiert sozusagen, dass wir dieses relational lernen, Grün guckt aus dem Boden, heißt, da hängt unten Futter dran. Und Antizipationslernen wäre, ich sehe das Grüne und denke schon Futter. Fühle schon Futter. Sozusagen, ich sehe das, hab Hunger und denke, boah, geil, das kommt Grün aus dem Boden und will dann sozusagen das Grün deshalb haben. Ja, wenn du dieses Vermenschlichende in Anführungsstrichen nimmst, ja, aber ja. Es ist ein sich einstellender emotionaler Zustand. Diese emotionale Wertung ist jetzt zentral, weil sie automatisch dafür sorgt, dass wenn Grün aus dem Boden, dann antizipiere ich nämlich einen zukünftig befriedigenden Zustand, wenn ich die Nahrung aufgenommen haben werde. Und das ist jetzt, ich gehe jetzt hier hin, das ist jetzt nämlich genau die ursprüngliche Herausbildung von Motivation. Das heißt, Bewertung von zukünftigen, entweder logisch zukünftigen oder zeitlich zukünftigen Ereignissen. Also da ist Grün, aber das Grün selber ist noch nicht Futter, aber an dem Grün hängt Futter dran und deswegen ist für mich die Erscheinung als Organismus, die Erscheinung von Grün schon und selber motivierend, dahin zu gehen, das Grün aus dem Boden zu zupfen und an das Futter zu kommen. Veranschaulichend gesprochen. Also gibt es da irgendwie eine Erklärung im Hintergrund, wie diese Relationen zustande kommen? Die Relationen sind einfach existierende Zusammenhänge in der Umwelt. Beispiel, die Katze bekommt nur die Maus, wenn sie vorher genau diese Aktivitäten wie Anschleichen, ich weiß nicht, was eine Katze alles so macht, aber die muss so ein paar Sequenzen ausführen. Die macht sie aber nicht, weil sie vorher darauf konditioniert wurde oder so, sondern weil die Umwelt so beschaffen ist. Die katzenhafte Umwelt ist so, dass dazu das Aktivitätsrepertoire gehört, Anschleichen, Springen, was weiß ich. So, das gehört in ihre artspezifische Umwelt. Und weil die Umwelt und der Organismus-Umwelt-Zusammenhang so beschaffen ist, bildet sie sich dann mit der Lernfähigkeit auch genau dann diese logischen Relationen oder zeitlichen Relationen und Antizipation heraus. Wir beschreiben ja immer die Evolution hier, ne? Also es geht ja immer um Populationen, die sich generationsweise weiterentwickeln. Wenn es jetzt aber eine autarke Lernfähigkeit gibt, wenn es also diese Platzhalter gibt, die noch nicht gefüllt sind, dann ist ja nicht klar, was bedeutet jetzt grünes Gras oder sowas da rausguckt. Das muss erst rausgefunden werden. Weil Lernfähigkeit heißt ja auch in gewisser Weise, wenn du in der Art überleben willst, eine Verpflichtung, ein Zwang zum Lernen, heißt auch Lernzwang. Also du musst dann auch lernen, wenn du schon mal lernen kannst als Organismus. Nochmal, um zu gucken, ob ich verstehe. Es wäre also, ich renne durch die Steppe und habe irgendwie genomisch angelegt, Dinge aus dem Boden zu reißen. Dann renne ich rum und pflücke alles Mögliche aus dem Boden und muss dann selber lernen, hinter welchen gepflückten Dingen quasi dann hinter was Essbares steckt. Zum Beispiel. Okay. Ja? Nämlich, das Neugier- und Explorationsverhalten hast du jetzt gerade beschrieben. Was steckt denn hinter diesen ganzen grünen Dingern dahinter? zap, zap, zap, zap, zap, rupfe ich jetzt alle raus. Das ist ja jetzt ironisch anschaulich beschrieben, aber für dieses Neugier- und Explorationsverhalten, was ja wirklich ein eingeführter Begriff ist, ne, gibt es auch den dahinterstehenden Bedarf. Das heißt, den inneren Zustand, den Drang des Organismus, das auch zu tun. Weil sonst kommt er nämlich nicht dazu, dann irgendwann die richtige Möhre rauszuziehen und sie dann fressen zu können. Wenn es diesen Antrieb, den Bedarf nach Umweltkontrolle nicht gäbe. Also Lernfähigkeit bedeutet Offenheit. Offenheit heißt aber, du musst sie bitte als Organismus dann aber auch füllen, indem du nämlich anfängst, zu versuchen, deine Umwelt zu kontrollieren. Also sprich, rauszufinden, was da so los ist. Zu lernen, was die einzelnen Dinge für dich als Organismus bedeuten. Ist Umweltkontrolle jetzt sowas wie Naturbeherrschung gemeint? Nee, Naturbeherrschung ist, glaube ich, ein Begriff, den wir eher für Menschen vorbehalten. Ist das jetzt eine Vorform davon, dass man sozusagen die Natur möglichst kontrollieren und verstehen will? Nein, ich würde das in dem Fall nicht gerne vergleichen, weil wenn wir später auf die menschliche Ebene kommen, werden wir feststellen, dass es natürlich auch bei Menschen zum Beispiel Tendenzen zur Kontrolle gibt. Aber wie wir dort sehen werden, ist das eher ein Hinweis darauf, dass es eine problematische Situation gibt. Es ist also eher ein Rückfall in Möglichkeiten. Aber der Zusammenhang ist natürlich über die Evolution gegeben, klar. Auch das, was dann menschliche Möglichkeiten sind, hat sich irgendwann aus diesen elementaren Funktionen entwickelt. Also auch der Bedarf nach Umweltkontrolle entwickelt sich weiter. Aber was man eben immer bei all diesen Funktionen nicht machen darf, ist, dass man sagt, aha, ich habe jetzt kapiert, was Emotionalität bei den Tieren ist. Und dann wird es beim Menschen auch so sein. Ist dann irgendwie falsch, weil es gibt noch einen qualitativen Unterschied, auf den wir noch kommen werden, der dann auch die Emotionalität zwar in ihrer Allgemeinheit nicht zum Verschwinden bringt, aber in ihrer Besonderheit noch nicht klar kriegt. Und so ist es auch mit dem Bedarf nach Umweltkontrolle. Den gibt es als solchen bei Menschen nicht mehr. Wenn kontrollierende Verhaltensweisen auftauchen, verweist das auf problematische Situationen. Da kommen wir dann im vierten Teil drauf. Kann ich auch was fragen? Ja. Weil ich habe den Zusammenhang oder das Verhältnis noch nicht ganz verstanden von subsidiärem Lernen und autarkem Lernen. Also weil jetzt gerade dieser Punkt Bedarf nach Umweltkontrolle und eben, also ist für mich eigentlich wieder sehr verwandt mit dieser Ausdifferenzierung der Umwelt, also mit dem Differenzierungslernen. Also jetzt gerade ein Beispiel mit dem grünen Stängel aus dem Boden reißen und dann lernen, welches ist denn jetzt, welcher Stängel hat welche Bedeutung sozusagen. Der Unterschied ist, dass beim Differenzierungslernen das quasi innerhalb des festgelegten Rahmens passiert. Also es war der Unterschied von subsidiären und autarken Lernen. Bei autarken Lernen, sozusagen, da musste alles quasi selbstständig dann erwerben, während beim subsidiären Lernen, da sind quasi die Rahmenbedingungen, die sind festgelegt. Also war ja immer das Verhältnis von Festgelegtheit und Lernfähigkeit, da ist also die Festgelegtheit dominant, die aber durch Lernen modifiziert werden kann, verändert werden kann, bis hin zum Differenzierungslernen. Hier wiederum ist aber die, in dem Verhältnis von Festgelegtheit und Lernfähigkeit, ist die Lernfähigkeit dominant. Was hier sozusagen festgelegt ist, ist, dass nichts festgelegt ist, sondern dass alles gelernt werden muss. Aber dafür gibt es eine festgelegte physiologische Grundlage. Also diese Organismen sind dann auch in der Lage zu lernen. Die sind physiologisch so gebaut. Haben dann auch ein entsprechendes zentrales Nervensystem und was dazugehört. Das ist nämlich hier, genau, internes Modell der Außenbeziehungen. Wenn jetzt diese ganzen Dinger gelernt werden während der individuellen Lebensspanne, dann muss ich die als Organismus ja irgendwie behalten können. Dafür brauche ich einen physiologischen Apparat. Ich brauche also ein zentrales Nervensystem. Ich muss ein internes Modell meiner Weltbeziehung, meiner Umweltbeziehungen bilden können. Sonst nutzt mir das Lernen nichts, wenn ich es nicht auch speichern kann. Holzkamp zum autarken Signallernen. In diesem Signallernen, sagt er jetzt, liegt eine neue Stufe des auf den Begriff Kommens, des psychischen Selbst, in dem die Signalvermitteltheit, wir erinnern uns, das war ja die Definition des Psychischen, in dem die Signalvermitteltheit der Aktivität als zentrale Bestimmung des Psychischen hier nicht mehr nur objektiv in phylogenetisch festgelegten Bedeutungen sich quasi hinter dem Rücken des Tieres durchsetzt, sondern vom Tier selbst durch Lernen hergestellt werden muss. Also finde ich ein sehr anschauliches Zitat. Nicht mehr hinter dem Rücken setzt es sich durch, das war ja auch schon ein tolles Feature. Ja, Überlebenswahrscheinlichkeit war darüber auch. Aber wenn es jetzt von dem Tier selber hergestellt werden muss, ist die Bandbreite an Möglichkeiten in diesem Vermittlungsraum viel größer. Was heißt das jetzt aber? Lernfähigkeit heißt jetzt, ich kann es erstmal nicht. Das heißt, mit der Entstehung der Lernfähigkeit entsteht auch sowas wie die Herausbildung einer Jugendphase, einer Lernphase, einer geschützten Phase, wo die individuellen Tiere das, was sie dann einmal können, sollen, müssen, dann auch tatsächlich lernen und es erstmal nicht können und damit ungeschützt sind. Das heißt, die Nachteile des autarken Lernens, dass diese Fähigkeiten, die ich als Organismus in meiner Umwelt und meinem Sozialteam brauche, noch nicht habe, ja, diese Nachteile müssen erstmal kompensiert werden. Und das leisten die Sozialverbände. Die kompensieren die Nachteile, indem sie zum Beispiel die Jungtiere schützen. Der Kontrollbedarf, das war dieses Neugier- und Explorationsverhalten, der sich auf die Umwelt bezog. Das war das mit dem Rausziehen von den ganzen Dingern, wo möglicherweise dann eine Möhre dran hängt oder so. Der Kontrollbedarf bezieht sich jetzt nicht mehr nur auf die Umwelt, sondern auch auf die soziale Umwelt, wenn man so will, also auf die Artgenossen, auf die soziale Absicherung im Sozialverband. Also der Sozialverband wird jetzt für den einzelnen Organismus immer wichtiger. Der kann nicht mehr ohne den Sozialverband, weil er sonst nicht aufwachsen könnte. Das heißt, wenn der ich als einzelner Organismus in diesem Sozialverband nicht meine Rolle oder sowas einnehmen kann, dann ist meine Existenz gefährdet. Das heißt, der Kontrollbedarf bezieht sich jetzt auch darauf, dass ich lerne, wie funktioniert mein Sozialverband, was gibt es da vielleicht für Rollen, was weiß ich, die sind ja in sich differenziert, da gibt es dann vielleicht auch Vögel, die Warnschreie ausstößen in dem Vogelverband und andere, die machen irgendwas anderes und so weiter. Sowas muss auch von den Tieren gelernt werden, wie ein Sozialverband strukturiert ist, um dann selber dort überleben zu können. Innerhalb der Sozialverbände, und das ist jetzt auch ein schönes neues Feature, was in die Welt kommt, kommt es zur Traditionsbildung. Das heißt, nicht mehr nur jeder einzelne Organismus muss für sich selber die Dinge lernen, sondern gelernte Aktivitäten können von Individuum zu Individuum weitergegeben werden. Sozial tradiert werden. Gibt es auch viele Beispiele in der Forschung mit Tieren, was weiß ich, dass Affen Arten gelernt haben, Kartoffeln zu waschen oder Reiskörner durch Waschen im Wasser aus irgendwie dem Schmutz rauszufiltern oder und so weiter. Es gibt ganz viele tierische Fähigkeiten, die durch soziale Tradition weitergegeben werden. Das ist natürlich auch ein schönes Feature, weil nicht mehr jedes einzelne Individuum genau die gleichen Erfahrungen machen muss in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, sondern durch Nachmachen zum Beispiel dann von Älteren, von denjenigen, die es schon gelernt haben, übernehmen können. Herausbildung sekundärer Automatisierung steht da noch als Stichwort. Das bedeutet, gelernte Aktivitäten, die immer wiederholt werden, die ständig wiederholt werden, können einen Charakter von festgelegten Aktivitäten haben. Also, es wird andauernd wiederholt und steht jetzt fast genauso oder genauso prompt zur Verfügung wie vorher die angeborenen Aktivitäten. Das nennt man dann sekundäre Automatisierung. Die sind also auch prompt zur Verfügung. Und ist natürlich für bestimmte Situationen wichtig, dass da nicht erst gelernt werden muss, sondern dass sie prompt da sind. Auch da gibt es wieder das schöne Beispiel bei Menschen. Sekundäre Automatisierung wird als Beispiel immer gerne genommen. Autofahren. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wie das mit dem Schalten funktioniert. Das mache ich vielleicht beim Anfang, wenn ich lerne zu schalten. Aber wenn ich dann viele Jahre Auto fahre, dann denke ich nicht mehr darüber nach, wie Schalten funktioniert, sondern es ist sekundär automatisiert. Holzkamp jetzt wieder. Der Dominanzwechsel zur Lernfähigkeit ist vollzogen. Dominanzwechsel. Wenn das Tier ohne den individuellen Entwicklungsprozess wesentliche Bestimmungen seiner artspezifischen Aktivitätsmöglichkeit nicht mehr zu realisieren vermag. Einzeltiere können ohne die erfolgreiche Hineinentwicklung in den Sozialverband ihre individuelle Existenz nicht mehr sichern, da sie in ihren artspezifischen Fähigkeiten verkümmern und lebensunfähig fähig werden. In Klammern, ein isolierter Affe ist kein Affe. Also, der Affe braucht seinen Sozialverband, der kann gar nicht alleine leben. So, das war schon der erste Teil. Jetzt gehe ich nochmal kurz die Begriffe durch. Ja, zur Rekapitulation. Also, psychisches war die signalvermittelte Lebenstätigkeit. Und diese Signale, wichtig, waren stoffwechselneutrale Signale. Die hatten mit dem Stoffwechsel direkt nichts zu tun. Sie sind kein stoffwechselrelevantes Ding, sondern sie verweisen darauf. Durch den Raum von Signalen schiebt sich jetzt zwischen den Organismus und die Umwelt ein Vermittlungsraum, der jetzt in der Folge gefüllt wird mit Funktionen, die der Organismus, die Population evolutionär herausbildet, die Population in die Lage versetzt, die differenzierten Umweltgegebenheiten so zu nutzen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt. Wir haben unterschieden zwischen Ausführung und Orientierung. Ausführung war alles das, was direkt auf die Erhaltung des Individuums oder der Population abzielte. Also Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung oder Bewegungen, die das beinhalten. Also die Bewegung der Nahrungsaufnahme oder so. Während die Orientierungsaktivitäten solche waren, die jetzt zu dieser Ausführung hinführten. Also beispielsweise, wenn die Katze frisst, dann ist das quasi Ausführung jetzt, kategorial unterschieden. Und wenn die Katze sich anschleicht, wäre das Orientierung. Oder Orientierung ist dann involviert, ist natürlich noch mehr mit drin. Die Orientierung differenziert sich dann aus. Wir hatten diese drei Formen, Gradientenorientierung, Aussonderung, Identifizierung und Diskrimination, Gliederung. Beim ersten war die Bewegung mit der Orientierung identisch. Das war dieses sich bewegen, schnüffeln, durch den Raum gehen, um die Quelle des whatever, Rauchs oder so zu finden, was wir noch bei Menschen haben. Aussonderung, Identifizierung, da gibt es schon eine Distanz zu dem orientierten Sachverhalt, gibt aber eine Distanzbewegung. Also durch Bewegung kann der Organismus ungefähr sagen, da ist was, aber nicht was und nicht dies und nicht das und das was anderes. Diese Gliederung der orientierten Dinge ist erst möglich dann auf der dritten Stufe. Das ist dann aber die weitest entwickelte Distanzorientierung. Dinge können in Relation zueinander wahrgenommen werden. Die Bedeutung war die Aktivitätsrelevanz. Also, wenn man so will, ist die Bedeutung immer eine potenzielle Bedeutung. Das hatte ich ja mehrfach betont, dass die Bedeutung nicht als solche gegeben ist, dass man also dem Umweltding der Sache nicht ansehen kann, ob sie eine Bedeutung ist, sondern nur in dem Organismus-Umweltverhältnis kann sie für die Aktivität des Organismus eine Relevanz gewinnen, aber nur unter den Bedingungen, dass der Bedarf da ist und dass die emotionale Wertung sagt, ja, ab geht's. Also die Emotionalität wird hier nochmal als Aktivitätsbereitschaft übersetzt. Und dann hatten wir die beiden Lernformen, die dann in dem zweiten Fünf-Schritt wichtig waren. Unterschieden, subsidiäres Lernen, da war die Festgelegtheit dominant und autarkes Lernen, da war die Lernfähigkeit dominant. Spielt dann auch, wenn wir dann morgen sehen und übermorgen, bei der weiter differenzierten Entwicklung der Lernfähigkeit beim Menschen eine Rolle. Auch diese Unterscheidung. Wenn jetzt Lernfähigkeit da ist, muss es einen emotionalen, motivationalen, bedarfsmäßigen Antrieb geben, dass die Organismen dann auch tatsächlich die Umwelt, die sie jetzt nicht können, nicht mehr kennen, weil da nichts festgelegt ist, dass sie dann auch tatsächlich diese Umwelt erforschen, explorieren, rauskriegen, wie ist meine Umwelt. Sie haben einen Bedarf, ihre Umwelt zu kontrollieren. Dass das sehr differenziert sein kann, kennen wir dann auch wiederum an den Tierbeobachtungen von Sozialverbänden, die ja auch sehr differenziert, auch als Sozialverband, bestimmte Maßnahmen haben, um ihre Umwelt zu kontrollieren. Zum Beispiel, indem sie sie markieren. Ihr kennt die Markierung der Umwelt, indem dann anderen signalisiert wird, hier sind wir und so weiter. Das ist alles auch bedarfsmäßig abgesichert. Motivation kommt jetzt in die Welt. Motivation ist die gelernte Wertungsantizipation. Also, zukünftige Bedeutungen und damit verbundene Aktivitäten versprechen eine positive Bewertung. Und deswegen unternehme ich jetzt Schritte, die in diese Richtung verweisen. Also Bedeutungen werden zu Aktivitäten umgesetzt, die dann erst im zweiten, dritten oder wie auch immer Schritt dann zu dieser ausführenden Bedeutung oder auch orientierenden Bedeutung hinführen. Gelernte Wertungsantizipation, aber alles auf der Ebene eines vollständig determinierten Organismus. Das heißt, es ist ein Zusammenhang, der quasi automatisch abläuft. Es gibt noch kein sich da rausziehen und den Prozess betrachten und überlegen, das gibt es noch nicht. Das wäre eine vermenschlichende Betrachtung. Die Herausbildung des Bewusstseins ist erst, ihr ahnt es, ein weiteres Differenzierungsprodukt der weiteren Entwicklung des Psychischen. Aber da sind wir noch nicht. Ja, der Sozialverband war dann wichtig, um zwischen die Population und dem Individuum eine weitere Strukturebene zu haben, die jetzt die Überlebenswahrscheinlichkeit auch von dem einzelnen Individuum verbessert. Es entstehen dann diese individuellen Beziehungen. Der Sozialverband wird immer wichtiger. Die Organismen können irgendwann auch nicht mehr ohne den Sozialverband leben. Das heißt, Organismus-Umwelt-Zusammenhang ist in dem Fall dann ein Organismus-Sozial, wesentlich ein Organismus-Sozialverbandszusammenhang, der eine Verbindung, ein Verhältnis zur Umwelt hat. Das heißt, diese Ebene, Strukturebene des Sozialverbands wird jetzt für uns dann morgen sehr wichtig werden, weil wir dann darauf gucken, wie entwickelt sich der Sozialverband, wie differenziert er sich jetzt weiter und welche Rolle spielen jetzt die individuellen Organismen in dem Sozialverband. Damit bin ich am Ende.